Betäube den Pain, ich muss weiter drehen. Trag keine Hemden mit dem Reiteremblem. Ich will nur. Betäube den Pain, ich muss weiter drehen. Trag keine Hemden mit dem Reiteremblem. Ich will nur high sein. Ich will nur high sein und hebe ab. Die Skyline ist wieder einmal schwarz-matt. Bleibe entspannt und nehm vom Wasser einen Schluck. Spür den Bass an der Wand und schau, wie ich guck. Ich rede kein Wort, nein, ich bin nicht arrogant. Nein. Nur am falschen Ort und ich weiß nicht wo lang. Genau. Doch ich hab Zeit, auch wenn ich kein Geld hab. Ja. Du weißt Bescheid, darauf achten nur Blender. Primark Jeans ohne Brille, die seit Jahren zu klein ist. Zweimal Beam, das ist so falsch, wie's dein Schein ist. Calm the fuck down und hau den Joint an. Hi Deutschland, viel Geld verkifft mit euch meine Steuern. Betäube den Pain, ich muss weiter drehen. Trag keine Hemden mit dem Reiteremblem. Ich will nur. Betäube den Pain, ich muss weiter drehen. Trag keine Hemden mit dem Reiteremblem. Ich will nur high sein.